Moin moin ihr Lieben und herzlich willkommen zur ersten Folge Monokultur Revisited. Ja, es ist lange her, dass ihr von mir gehört habt oder von Genie und mir, denn die letzte Folge Monokultur FM ist schon fast ein Jahr her. Ich habe mal nachgeguckt, 7. Februar 2021 war die letzte Folge und heute ist der 8. Dezember. Also eine ganze Weile her und einiges von dem, was Genie und ich im Podcast erzählt haben, hat sich doch ein bisschen verändert. Und zwar nicht nur im Lichte dessen, was passiert ist, sondern auch allgemein entwickelt man sich ja weiter. Aber andere Haltungen und Empfehlungen, die Genie und ich euch damals erzählt haben im Podcast, die würde ich eben heute gar nicht mehr so unterschreiben. Und deswegen war es mir wichtig, nochmal ein Update zu geben. Das wird so vonstatten gehen, dass ich zu jeder Folge, die bei Monokultur FM erschienen ist, eine Update-Folge machen werde. Manchmal wird die vielleicht sehr kurz, vielleicht nur 2 Minuten, weil ich eigentlich alles unterschreiben kann. Manchmal wird sie vielleicht ein bisschen länger, weil ich mehr dazu erzählen kann und auch zu Hintergründen. Aber es wird zu jeder Folge eine Update-Folge geben. Und ihr hört gerade Folge 0, wo ich ein bisschen die Hintergründe des Ganzen nochmal beleuchten will. Also so den Podcast allgemein, die Entstehungsgeschichte, wie wir vorangekommen sind und auch wie es dann geendet hat. Vieles von dem haben wir ja auch immer schon mal in einzelnen Folgen angeschnitten. Genie und ich zum Beispiel habe ich damals erzählt, dass ich schon immer mal wieder über Polyamorie schreiben wollte in meiner letzten Beziehung. Und meine damalige Freundin wollte das aber nicht, weil sie der Meinung war, dass wenn mich jemand kennt, selbst wenn ich unter einem Pseudonym schreibe, wenn das jemand herausfindet, dann wissen die Personen ja, wie wir unsere Beziehung handhaben und das wollte sie nicht und ich habe mich dessen quasi gebeugt und dann habe ich Genie kennengelernt. Und bei Genie war es so, dass sie eine sehr, sehr ähnliche Haltung zu Beziehungen hatte wie ich. Allerdings ist mir erst hinterher aufgefallen, dass Genie und ich beide in Polyamorie noch wenig Erfahrung hatten. Also vielleicht kam es im Podcast nicht so durch, aber Genie war ja sehr lange verheiratet und hatte nebenbei immer mal wieder Affären, aber das waren nie richtige Beziehungen, sondern das waren meistens Affären. Und ich hatte einmal eine Polyamore-Erfahrung, wo ich wirklich mit 2 Menschen zusammen war, über 1-2 Monate. Das war aber auch jetzt nicht so wirklich eine längere Zeit der Polyamoren-Erfahrung. Und das heißt, viele von dem, was wir uns vorgestellt haben, existierte erstmal nur in unserem Kopf und das wird sich vielleicht später noch rächen. Ich habe nämlich eine Therapie gebraucht, um herauszufinden, dass man Gefühle nicht durchdenken kann und dass der Anspruch, den ich manchmal an mich selbst habe oder hatte, dass ich dem nicht standhalte, dass meine Gefühle dem nicht standhalten und dass ich nicht meine Gefühle irgendwie bekämpfen muss, wenn sie falsch sind. Und dass ich nicht versuchen muss, Gefühle auszuhalten, was leider auch relativ häufig in Polyamorie verlangt wird, sondern dass die Gefühle, meine Emotionen, ein Teil von mir sind und dass sie mir auch Dinge mitteilen können. Und ich glaube, Genie war ähnlich oder ist ähnlich in der Hinsicht, dass sie sehr viel auf Vernunft und Rationalität setzt und wenig auf Emotionen oder auf ihre Emotionen hören kann. Und wir haben uns damals gefunden, Anfang 2019, und dachten so, ja, wir wollen genau das Gleiche. Und als ich Genie kennengelernt habe, gab es ein großes Bedürfnis in mir, Polyamorie wirklich auszuprobieren, weil ich das vorher eben nicht so richtig gemacht habe und vorher in meiner Beziehung ich öfter mal an die Grenzen gestoßen bin, was passiert, wenn ich ein Date habe, zum Beispiel mit einer Frau, und meine damalige Freundin sich damit nicht gut fühlt. Und ich wollte aber nicht diese Verantwortung, ich glaube, es war ein ganz großes Motiv in meinem Leben zu der Zeit, dass ich diese Verantwortung nicht wollte, dass ich dafür daran schuld bin oder dafür die Verantwortung trage, dass es meiner damaligen Freundin schlecht geht. Und Genie und ich haben uns genau das versprochen, nämlich, dass wir nicht die Verantwortung für die Gefühle des oder der jeweils anderen haben. Aber wir sind damit einen Schritt zu weit gegangen. Denn was sich hinterher herausgestellt hat, ist, dass eine Beziehung immer eine Verantwortungsgemeinschaft ist. Man übernimmt ja auch Fürsorge für jemand anderen. Und wir oder besser ich bin damit ganz schön auf die Schnauze gefallen. Und ich glaube, sowohl Genie als auch ich waren Menschen der Extreme. Ich wollte nämlich auch nicht immer so ein bisschen Polyamor sein, sondern wenn dann richtig. Und diesen Mittelweg von wegen so, okay, wir gucken, was das für uns heißt und wie das passen könnte, den gab es auch bei mir eigentlich nicht. Und bei Genie war es, glaube ich, noch ein bisschen extremer. Deswegen habe ich auch so ein bisschen zu ihr aufgesehen, als ich sie kennengelernt habe und dachte so, wow, Genie zeigt eine Haltung. Zum Beispiel gibt es bei OkCupid die Frage, would you rather have a job with a high salary or a job that makes you happy? Und ich habe natürlich angekreuzt, a job that makes me happy, selbstverständlich. Und als wir uns kennengelernt haben, sind wir auf diese Frage gestoßen. Und Genie meinte, Lohnarbeit kann nie glücklich machen. Ich finde, das kann sehr schnell zur selbsterfüllenden Prophezeiung werden. Aber damals bin ich darauf total angesprungen und habe gedacht, ja, stimmt, linkes Denken, wenn ich für etwas Geld bekomme, um damit meinen Lebensunterhalt zu vollziehen, dann kann mich das eigentlich nicht glücklich machen, weil dann würde ich es ja nicht freiwillig tun. Ergo sollte ich wirklich möglichst wenig Zeit in Arbeit investieren, um meinen Lebensunterhalt zu finanzieren. Also sollte ich möglichst viel verdienen. Und damit war das Thema für mich abgehakt, dass es einen Mittelweg gibt, dass es natürlich auch Jobs gibt, die Spaß machen können, so wie jetzt. Daran habe ich damals noch überhaupt nicht gedacht. Und genauso habe ich Polyamorie behandelt. Ich dachte, das wäre die einzig richtige Beziehungsform und es gäbe man könnte es genau durchdenken, was richtig ist in irgendeiner bestimmten Situation. Und ich glaube, das hat man beim Podcast auch ein bisschen rausgehört, bei Genie und mir. Mir wurde es auch öfter mal so zurückgemeldet, dass wir andere Beziehungsformen eher verurteilen. Und ich glaube mittlerweile, das war tatsächlich so. Ich habe neulich einen ganz guten Podcast gehört von Puls. Da ging es auch über Polyamorie. Ich verlinke den euch mal unten in den Shownotes. Und da berichtet eine Frau, die heißt Leonie, zu Anfang von ihrer Haltung gegenüber Polyamorie, dass sie ihre NachbarInnen kennengelernt hat und dann sehr schnell bei denen eingezogen ist, weil sie dachte, okay, das funktioniert total großartig, weil es ist ja das Beziehungsmodell der Zukunft. Und ich habe mich da sehr verbunden mit Leonie gefühlt, weil die ist dann hinterher auch ganz schön auf die Schnauze geflogen, weil es eben nicht so funktioniert hat, wie man sich das vielleicht vorher vorstellt. Nur weil man es durchdacht hat, heißt es noch nicht, dass die Emotionen dann mitgehen. Und genauso wie Leonie haben auch Genie und ich gedacht, okay, jetzt haben wir die Erleuchtung und haben die Weisheit mit Löffeln gefressen und wir wissen, wie es geht. Und im Endeffekt, ich bin auf die Schnauze geflogen. Ich weiß, dass es nicht so war. Genie ist nicht auf die Schnauze geflogen. Und ich bin der Meinung, dass Genie es wahrscheinlich immer noch denkt, dass ihre Beziehungsform die einzig richtige oder vielleicht zumindest die beste ist. Und ich kann sie nur dazu nicht befragen, weil sie mich blockiert hat. Aber das soll nicht Thema dieses Podcasts sein. Dazu gibt es hier auf meinem Blog so ein paar Einträge, in denen ihr das vielleicht verfolgen konntet. Ich glaube nur, dass mittlerweile, egal welches Beziehungsmodell man für sich selbst wählt, es hat immer Vorteile und es hat immer Nachteile. Es gibt kein ideales Beziehungsmodell und manche Menschen verstehen das eine Beziehungsmodell etwas besser und das andere nicht so gut, aber viele Menschen finden im Laufe der Zeit für sich ein Beziehungsmodell, das passt. Und das ist in Ordnung. Egal, ob es dann Monogamie ist, Polyamorie, ob es Beziehungsanarchie ist, irgendwas anderes, vielleicht auch ewig Single sein, das ist alles in Ordnung. Und ich glaube, wir hatten kein Recht, über Monogamie so herzuziehen, wie wir es getan haben. Dieser Absolutheitsanspruch ist besonders mir hinterher halt sehr auf die Füße gefallen, denn ich war ja auch der Ansicht, dass ich mit dem Beziehungsmodell, das Genie und ich fahren, total richtig bin. Und als ich gemerkt habe, dass es dann zwischen Genie, Marcel und mir zu einem ganz schönen Clash kam, dass ich damit überhaupt nicht klargekommen bin, war ich da natürlich super dissonant und habe gar nicht gemerkt, wie ich mich da selber weiter in die Scheiße reinreite. Und Genie hat natürlich auf ihrem Anspruch, dass das der Beziehungsmodell ist, das sie gerne möchte, natürlich weiterhin beharrt. Und dann kamen solche Situationen wie zum Beispiel, dass Genie zu mir gesagt hat, du bist das Problem, Flo, als ich mich mit Marcel und ihr unterhalten habe und erzählt habe, wie schlecht es mir ging. Und ich habe das geglaubt. Also natürlich ist es schlimm, dass Genie es gesagt hat, aber ich finde es jetzt tatsächlich schlimmer, dass ich das geglaubt habe, weil ich so verbissen in den Ansatz war, den Genie und ich in diesem Podcast verkauft haben, dass ich gar nicht gesehen habe, dass es da irgendwie ein Zurück geben könnte. Es gab in der Zeit zum Glück zwei Dinge, die mich da wirklich wieder abgeholt und runtergeholt haben. Nämlich einmal meine Therapie, über die ich sehr, sehr dankbar bin, in der ich auch alles erzählen konnte, was passiert ist. Und Ginny war damit immer mal wieder nicht einverstanden. Viele der Streits, die wir hatten, beruhten darauf, dass ich ihr Erkenntnisse mitgeteilt habe, die ich in der Therapie hatte und sie damit überhaupt nicht einverstanden war. Und das andere sind FreundInnen von mir, also wirklich sehr gute FreundInnen, die ich vorher hatte, vor der Sache mit Ginny, während der Sache mit Ginny und auch jetzt immer noch habe, die mir einfach authentisch Rückmeldungen gegeben haben, wie sie finden, dass es mir geht. Oder was von mir bei ihnen ankommt. Und dafür bin ich nach wie vor sehr dankbar. Und wenn ich diese Zeit, in der Ginny und ich eine Beziehung geführt haben und danach bis zu der Zeit, als ich ausgezogen bin, nochmal erleben könnte, dann würde ich natürlich einiges anders machen. Und es sind einige Dinge gewesen, die überhaupt nicht cool gelaufen sind. Auf der anderen Seite aber bin ich doch ein bisschen dankbar, dass es so gelaufen ist, wie es war, weil ich dadurch sehr viel mitgenommen habe. Es gab natürlich einige Sachen, die überhaupt nicht gingen während der Zeit, sowohl von mir als auch von der anderen Seite. Aber nachdem ich mir das alles von der Seele geschrieben habe, bin ich jetzt doch relativ froh, dass ich ein bisschen mehr zu mir gefunden habe. Und das heißt nicht unbedingt, dass ich jetzt genau weiß, welche Beziehungsform ich will. Aber ich habe gelernt, damit zu leben, dass es okay ist, das nicht zu wissen und dass sich das ändern kann. Und dass alles, was ich mir selbst an Beziehungen wünsche, dass das okay ist. Selbst wenn es nicht mit meinem Idealbild übereinstimmt. Und im Endeffekt denke ich oft an zwei Sachen, die ich aus dieser teilweise für mich sehr, sehr schlimmen und belastenden Zeit zwischen Ginny und mir mitgenommen habe. Nämlich einmal, dass eine Beziehung eine Verantwortungsgemeinschaft ist und ich das niemals anzweifeln sollte, dass ich es wert bin, dass auch für mich Verantwortung übernommen wird. Und das Zweite ist, dass wir uns über Taten definieren und nicht über Worte. Wir können noch so viel im Podcast sprechen, wenn wir uns hinterher dann nicht dran halten, dann hat das alles keinen Sinn. Deswegen gibt es ja auch diese und die kommenden Folgen, wo ich die einzelnen Monokultur-Podcast-Folgen nochmal durchkauen werde und schauen werde, ob sie einem Realitätscheck standhalten und ob wir das dann wirklich auch so umgesetzt haben. Sowohl ich als auch Ginny als auch Marcel. Und ob wir wirklich so achtsam, gewaltfrei und konsensorientiert waren, wie wir das immer behauptet haben. Also, stay tuned und bis zum nächsten Mal.